Ich glaube, ich kann von meinem Ministerium mit Stolz sagen, dass es eine der wenigen Behörden ist, in denen Staat und Partei absolut ineinander übergegangen sind. In meinem Ministerium selbst sitzen 92% Nationalsozialisten. Zwar Nationalsozialisten, für mich gilt als Nationalsozialist immer nur der, der vor dem 30. Januar 1933 zu uns gekommen ist. In meinem Ministerium sitzen über 300 Parteigenossen mit der Mitgliedsnummer unter 100.000. Sämtliche Landesstellenleiter sind alte Parteigenossen, fast alle mit der Mitgliedsnummer unter 100.000. Alle ihre Mitarbeiter sind alte Nationalsozialisten. Und wenn bei uns ein neuer eingestellt ist, mein erster Blick fällt auf die Mitgliedsnummer. Man kann also hier sagen, erstens einmal, es ist möglich, Staat und Partei miteinander in ein erträgliches Verhältnis zu bringen. Und zweitens, es gibt auch in der Partei Parteigenossen, die etwas können. Hier und da gibt es einen Verwaltungsposten, den überlasse ich den Bürokraten, weil die das besser können. Ich verstehe mich nicht gut auf Geld und solche Dinge, ich will auch gar nichts damit zu tun haben. Das machen sie auch ganz ordentlich. Sie sind sehr sauber und sehr akkurat. Sehr integer. Sie würden nie einen Pfennig wegnehmen. Sie sind in diesen wirklich großen Tugenden des Preußentums aufgezogen worden. Das beherrschen sie, das sollen sie deshalb auch tun. Aber Politik machen, das Geschäft besorgen wir. Da lassen wir uns nicht hineinpuschen. Es ist bei mir nicht so, dass wenn ich etwas tun will, ich dann etwa einen Juristen des Ministeriums kommen lasse und sagen Sie, ist das gesetzlich zulässig zu tun? Sondern wenn ich etwas tun will, dann ist die Tatsache, dass ich es tue, unumstößlich. Dass dann höchstens ein Juristen kommen und sagt, suchen Sie mir ein Gesetz, mit dem ich das begründen kann. Das ist der Unterschied. Das ist mir natürlich lieber, etwas gesetzmäßig zu tun, als gesetzlos. Und wenn es ein Gesetz gibt, das man mit einigem Zähneknirschen für irgendeine Handlung in Anspruch nehmen kann, warum soll man das nicht tun? Was der Staat besser macht, das macht der Staat. Und was die Partei besser kann, das macht die Partei. Es wird zuerst überlegt, welcher Gruppe geben wir es? Und die macht es dann. Zum Beispiel die Beherrschung der Presse, das besorgen wir durch den Staat. Denn das kann die Partei nicht. Die hat ja nicht die Mittel und die gesetzlichen Grundlagen dazu. Die Presse gehorcht mir als Minister. Bin ich als Reichspropagandaleiter zu ihr gekommen und die sagen, wieso? Das sind ja gar keine gesetzlichen Unterlagen für. Wenn wir aber, sagen wir, das Tempelhofer Feld füllen wollen, das besorgt wieder die Partei. Wenn wir im Volk einen Propagandakampf entfesseln durch Versammlungen, das macht die Partei. Wenn wir einen Propagandakampf entfesseln durch die Presse, das macht das Ministerium. Darum muss auch die gesamte öffentliche Meinungsbildung in unserer Hand bleiben. Die Propaganda darf nicht zersplittert werden. Und sie muss sich weiterhin auf einige ganz wenige Ziele konzentrieren und muss die ganz scharf und unerbittlich durchrichten.